Fertig mit dem Stromausfall. Ampere ist wie jede Woche zurück im Gebäude. Immer bereit, deine Pendelstunde, dein Wohnzimmerflex oder deine Produktivitätssession vor dem Bildschirm mit einem randvoll gefüllten Berg an frischem elektronischem Qualitätsmaterial in trockene Tücher zu bringen. Stromsparmodus kennen wir nicht, darum fahren wir in der nächsten Stunde wieder mal konsequent querbeet durch eine Vielzahl an Genres und Styles. Alles natürlich immer mit dem nötigen Ampere-Prädikat und dem Potenzial für neue Lieblingstunes. Beats von vorgestern und übermorgen dominieren Tagtraum, Kopfkino und Kontrollverlust in der Küche. In der 52. Folge von Ampere gibt es House Breaks, Ambient Juke, Acid und Unmengen mehr an diffusen Schubladisierungen. Egal, ob du vom Sofa runterpurzelst oder Energy fürs Teignetten brauchst, in der kommenden Episode gibt es definitiv den Soundtrack dazu. Deine persönliche Powerbank ist jetzt gerade ready für den Takeover. Falls der stromgeladene Weltraumbummel dann doch zu schnell geht, findest du natürlich alle Tunes in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und die ganze Show für die Nachbesprechung auf dem gängigen Podcast-Portal. Genug Intro-Talk von mir, jetzt ist Zeit für den Kickstart. Das ist die 52. Folge von Ampere mit mir und Benny, hier auf SRF Virus. Für den Start von dieser Folge haben wir ein bisschen Anlauf in der Vergangenheit genommen. Der Murphy Jacks Remix vom Track Be Loved ist aus dem 2012, tönt aber ein bisschen nach 1982 und wird uns auch im 2022 noch immer mit seinen seidigen Synths und Retro-Drums ins Glück von vorgestern zurückschicken. Das Original ist vom Headman, seines Zeichen Labelboss von Relish Recordings, eins von den unzähligen Qualitätslabor aus der Limmatstadt. Aus gleichem Hause kommt auch gerade der nächste Tune namens Dazed von Maya Dennis. kennen, wo 2 Jahre später, genauer genommen im 2014 rausgekommen ist. Darauf tönt es ein bisschen weniger nach Zeitreisen, dafür nach schnörkellosem Auszucken zur späten Stunde. Stolpern wir zurück ins Hier und Jetzt und wie so oft gerade dazu noch straight über den Röstigraben, wieder einmal direkt nach Genf. Dort zeigt das Label Karak Recordings, wie rollende Subtilität aus der Maschine so zu tönen hat. Der Track «Volle Erotik» von Cora M. braucht ein bisschen Aufwärmphase, aber genau dort drin liegt eben gerade der Zauber. Irgendwo zwischen Gletscher und Urwalddickicht schwingen wir auf minimalistische Drums und sind aus dem Kollektivgedächtnis richtig Sonnenaufgang. Wir fahren jetzt nicht gerade die ganzen 7,5 Minuten, aber für eine kurze Stippvisite lohnt sich der Track auf jeden Fall. We'll be right back. Hypnose-Session auf die Dachterrasse. Das mal mit ganz frischem Material aus dem Hause Morris Audio. Auf einem von der wohl dopesten Imprints von der Schweiz kommt immer wieder Haus mit einem guten Schuss Wohlfühlmodus um die Ecke. Das mal ganz frisch von Shaka mit einem Tune namens Hold Back. Wir heben uns definitiv nicht zurück und lassen mit dem Track den vergangenen Sommer für einen kurzen Moment Instanz begleiten. Natürlich gibt es das Ding zum Nachtanzen in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Loco-flockige Qualitätsschall aus der Hausbubble gegeben hat, sind wir ready für die nächste Evolutionsstufe von dieser Show. Bevor wir aber Kopf über in knusprige Breakbeats reintaumeln, gibt es noch kurz was fürs gewollte Abschweifen. Und zwar der Track Reality Paces the Platform von der Produzentin Upsammy von ihrem grandiosen Album Auf Deckmantel. Ein trancy Ambient Tune, der intimes Synthetik-Klimper mit kraftvollem Schall aus der Drum Machine verbindet und uns damit in die Unendlichkeit zieht. Ampere Certified. We'll be right back. Während der Alltag in Windeseile an einem vorbeizieht, bleiben wir lieber noch für einen weiteren Track in der Erdumlaufbahn hängen. Das mal mit heimatlichem Killermaterial für die Meditationssession zur After Hour, nämlich im Track Pondering for Apart, rausgekommen auf dem Wintertour-Label Small Talk with Snakes. Ein Track, der sich stark durch Understatement auszeichnet. Für mich der passende Soundtrack fürs dritte Auge. Weggleiten und abdriften. Wir ziehen den Fokus für die nächsten Tunes ein bisschen nach, bleiben aber mit dem Chuck Green Remix vom Track Destinations im Original von Mild Minds noch ein bisschen wenig im Kuschelterritorium. Classic Chuck Green halt, wenn er an der Remix-Regler rumdruckt. Wie immer gibt es eine Gratwanderung aus euphorisch zurückhaltendem Rave, vorwärtsdenkendem Sounddesign und catchigen Pop-Element. Das Ding begleitet mich gern zu einer Zugfahrt mit einem wohlverdienten Allein-Moment. gemütlichen Spaziergang in der Atmosphäre geht es zurück in die bittersüße Realität vom Herbst. Passend dazu gibt es einen Tune, der mir hart am Herzen liegt, nämlich «Slipping» von 1-800-Girls, der auf dem Label «Lost Palms» rausgekommen ist. Das Label vom Deckmantel-Liebling «Palms Tracks» beweist mit der EP vom englischen Produzenten das richtige Gespür für pop-affine Lo-Fi-Stuff. Super nice Zeug, irgendwo zwischen Bootyshake mit Maske und letzter Umarmung. «Boys in the Building», «Coming In» ist einer der Tracks, den irgendwie niemand wirklich vorausgesehen hat. Auf dem Track «Heartbreak» fusionieren zwei Schwergewichte von der internationalen Festivalbühne, wobei die ein absolut authentisches Standing können vorweisen können, nämlich «Bonobo» und «Totally Enormous Extinct Dinosaurs». Auf dieser Scheibe gibt es eine Huldigung ans Leben. Mit klassischen Breaks und dem einen unvergesslichen Vocal-Sample gehen die Hände schnurstracks nach oben, egal ob im Bürostuhl oder an der Wege-Session mit den Homies. We'll be right back. switchen mit den nächsten zwei Tracks zu mehr Exportmaterial von der grossen Insel. Das mal aber ein bisschen weniger nostalgisch. Straight vom Trendlabel Kiwi Records erreicht uns der ganz frische Tune Buggin von Jemmy. Finest Bass Infused House fürs unverschämte Fistpumping bis zum Muskelkater im Oberarm. Magnesium nicht vergessen. Stoffwechsel konsequent oben. Von Basshouse ist es nicht wirklich weit zur UK Garage, noch eine Stilrichtung, die immer ein Garant für einen ordentlichen Kontrollverlust ist und heutzutage eine kleine, aber wohlverdiente Renaissance erlebt. Coming In ist der Track Crazy von Interplanetary Criminal, wo der Dopaminspiegel mit den wohl most basic Elements nach oben schiessen lässt. Shuffle Drums, Classic House Pianos und eine gute Portion Bass provozieren Luftschüsse aus der Fingerpistole. Crazy. Elektronisch und kompromisslos. Nach 4 Tracks aus dem Vereinigten Königreich schwingen wir wieder in die vertraute Sphäre der Heimat. Wie so oft natürlich wieder einmal nach Geneva City. Wieder einmal zu den Vorwärtsdenkern von der Brainwaves Crew. Der Esteban ist einer der wohl am hellsten leuchtenden Sterne von diesem Kollektiv. Der umtriebige Produzent schickt immer wieder gnadenlose Elektro-Vibes mit ordentlich Acid aus seinem Studio. Next up ist der Track This Rock mit der schottischen Produzentin Solid Blake und der Remix Controls. Leider neigt sich die aktuelle Folge bald am Ende zu. Für ganze drei Tracks bleiben wir aber noch im Zeitstrudel hängen. Das mal aber mit ordentlich Zukunftsmusik ohne Zurückschau-Moment. Gerade vorher ist der QRTR-Remix vom Track «Vettel» gelaufen, im Original vom Übertalent Daedalus, wo vor einem knappen Monat sein letztes Album von einer Vielzahl an interessanten Artists remixen hat. Wir bleiben mit dem nächsten Tune noch ein bisschen auf der Überholspur, täuscheln aber Kerko-Vibes gegen einen zuckersüßen Jukebanger namens «Sacred Heart» von der Produzentin Nightwave. Das Ding höre ich wirklich daily für den nötigen Sugar Rush. Bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, gibt es meines Erachtens das absolute Highlight von dieser Show. Ein Tune so nice, dass ich ihn wirklich einen ganzen Nachmittag auf Repeat gelost habe. Als Halbthailänder hat mir der Tune John Key von der holländischen Truppe Yin Yin wegen der Fusion aus südostasiatischer Folklore und moderner Synthetik vom Start weg in ihre Band gezogen und anschliessend während der kompletten Laufzeit kein bisschen losgelassen. Das Ding ist auf dem Schweizer Label Le Disque Bongo Joe aus Genf rausgekommen. Ich empfehle schwerstens, den ganzen Katalog von dem Raritätenlabel nachzuholen. Bei den Spezies gibt es längst Vergessenes und tief Vergrabenes aus aller Welt für Entdeckerinnen, die den Tellerrand schon lange zurückgelegt haben. We'll be right back. Nachdem wir gerade per elektronischem Marschbefehl durchs südostasiatische Hinterland gestampft sind, befinden wir uns bereits am Ende der 52. Folge von Ampere. 52 Folgen heisst, dass wir mittlerweile schon ein ganzes Jahr Qualitätsschall jenseits vom Einheitsbrei auf Virus pushen. Big ups fürs Liken von der Spotify-Playlist und fürs wöchentliche Nachhören von den Shows. Für den letzten Tune dieser Episode bleiben wir jenseits vom Röstigraben. Auf dem Track «Eggy» von der vielversprechenden Elektronikerkünstlerin La Colère gibt es eine gute Portion «New Wave» und viel von ihrer Signature-Stimme. Euphorisch im Untergang zu jubeln, zeigt die Westschweizerin auf diesem Track ihres vollen Können. Wir hören uns nächste Woche an gewohnter Stelle wieder. Natürlich erneut mit dem Besten, was elektronische Musik von hier und dort so zu bieten hat. Bis dort an und ein frohes was auch immer. Und wir hören uns wieder bei Ampere, bei mir und Benni, hier auf SRF Virus. Équilibre d'être soi. C'est un balancier de l'être que je t'envoie. Équilibre d'être soi, c'est un balancier de l'être que je t'envoie. J'en ferai des poèmes qui claquent dans tes doigts. J'ai le vertige car je préfère le bleu. Ne m'en veux pas. Équilibre d'être soi, c'est un balancier de l'être que je t'envoie. J'en ferai des poèmes qui brûlent entre mes doigts. J'ai le vertige car je préfère le vert toi. Donne-moi la main, la main.